Nun singe weiter und höre nicht auf zu glauben, denn der Glaube ist die stärkste Waffe in deiner Hand. Siegesfürst der ganzen Welt.